Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute im Steinbruch der Völker, eine lange Heiner Müller Nacht. Durch die Sendung führt Roland H. Wiegenstein. Teil 3. Der letzte Sieger ist der Tod oder vom Elend der deutschen Geschichte. Mit Musik von Cyprien Cazaris nach Motiven aus Richard Wagners Ring des Nibelungen. Geboren am 9. Januar 1929 in Eppendorf, Sachsen, gestorben am 30. Dezember 1995 in Berlin, knapp nach dem Rentenalter, Heiner Müller, ein deutscher Dichter. Es war im April, nachts, ich wach auf vom Schießen. Und ich sehe im Feuerschein das leere Bett. Ich weiß auch gleich, er ist dem Toten nach. Dem Amerikaner, weil der Russe kommt. Ich denk, vielleicht ist's gut so. Morgen ist der Russe hier und besser Witwe als die Frau von einem, der unter Messer lebt. Dann stehe ich auf. Was mach ich ohne Mann? Den Laden halte ich nicht. Und wer soll schlachten? Das Fleisch abladen ist auch Männerarbeit. Und die Kinder sind auch da. Ein Mann hat leicht ins Wasser gehen und wenn er nicht weiter weiß. Und ich stehe da, drei Kinder auf dem Hals und kann noch froh sein, wenn ich keins im Bauch hab. Wer gibt mir was? Im Hemd ihm nachgerannt, den Weg zum Fluss. Den Schlüssel nicht vergessen, die Haustür zu. Und mich gefragt im Rennen, warum rennst du? Kehr um, bleib stehen, lauf langsam. Was kommt, kommt. Hast du den Amerikaner umgebracht? Freiwillig oder nicht, er hat's getan. Wenn du ihn einholst jetzt, was hast du gewonnen? Wenn du zu spät kommst, was hast du verloren? Aber als ob sie nicht zu mir gehören, die Beine rennen weiter. Dann höre ich ihn stolpern durch das harte Schilf, aufs Tiefe zu, den Toten im Genick. Ich denk noch, gut, dass er nicht schwimmen kann. Da stirbt sich's leichter. Dann höre ich ihn brüllen, im Ersaufen. Damals, was hätte er machen sollen als schießen? Der Laden ging auch gut nach dem. Die halbe SA gab sich die Klinke in die Hand. Blut fängt fliegen. Aber das ist auch wahr. Er hätte sich nicht abjagen brauchen jetzt, nach einem schnellen Tod und über Nacht mich zur Witwe machen, weil der Russe kommt. Hätte er den Amerikaner nicht erschossen? Der hatte auch Befehl und Krieg ist Krieg. Wer konnte wissen, dass es anders kommt, ehe Gras wächst über den, ein Sieg nach dem anderen. Und jetzt ist's so gekommen und er stirbt jetzt. Das soll vorbei sein. Warum bleib ich stehen? Halt mit den Händen meine Beine fest, dass ich nicht losrenn und hol ihn raus. Er ist mein Mann. Dass ich mit ihm sterb, weil ich mit ihm gelebt hab, war nicht ausgemacht. Ich bin ihm eine gute Frau gewesen, der Laden und der Haushalt und die Kinder und immer noch die Beine aufgemacht, wann er es gewollt hat. Und wie sehe ich aus? Hände wie Reibeisen, Hornhaut auf den Knien, meine besten Jahre, wem bin ich was schuldig? Er kann nicht schwimmen, ich hol ihn heraus. Wenn er mich mitnimmt, was wird aus den Kindern? Kann sein, wenn ich ihn aus dem Wasser ziehe, dass ich ihn unters Beil schlepp. Warum ich? Jetzt wird's auch wohl zu spät sein. Alles still. Das Schießen wird schon laut. Das ist der Russe. Besser, ich weiß von nichts. Heim, ehe es hell wird. Die Fische werden ihn nicht fressen. Mann, wenn er gefunden wird, ich weiß von nichts. Vielleicht ist's nicht zu spät. Ich hol ihn. Ich hab ihn umgebracht. Er oder ich? Das Wasser wär's gewesen ohne mich auch. Und jetzt bin ich's, die ihm den Weg gezeigt hat. Wenn mir der Mann den Hals abreißt, muss ich stillhalten? Die Kinder sind auch da. Tod ist tot. Der Monolog der Fleischersfrau, die ihren Mann umbringt, steht in der Szenenfolge Die Schlacht. Bereits 1951 begonnen als Reflex auf Brechts Furcht und Elend des Dritten Reiches, abgeschlossen erst Mitte der 70er Jahre. Radikale Geschichtsschreibung von unten. Die kleinen Leute haben nur die Wahl, du oder ich. Humanität hat darin keinen Platz. Das Abendland ist untergegangen, in die finstere Welt des Totalitären fällt kein Licht mehr. Die Geschichten aus der Produktion waren für Müller obsolet geworden, ein abgeschlossenes Kapitel. Die Antike hatte ihm nur ihr blutiges Gesicht gezeigt. Die helle Athens hat der gelernte Marxist so unter Ideologieverdacht gestellt wie die Demokratie. Was er von der Antike brauchen konnte, war ihre Tragik, waren ihre Mythen, nicht ihre Philosophie. In einem der Gespräche mit Alexander Kluge hat er den Schluss von Aischylos Orestie, als Pallas Athene der Polis ein neues Gesetz gibt, das der demokratischen Abstimmung nämlich auf seine Weise gedeutet. Interessant finde ich, was die Geburt der Demokratie angeht, dass entscheidend war die Stimme von Athene. Eigentlich gegen die Grundregel. Das war eine Manipulation. Die mischt sich ein. Ja. Ist eigentlich, gehört gar nicht dazu. Eine Soufflöse der Vernunft. Nicht stimmberechtigt. Die Städterin. Ja. Aber ihre Stimme entscheidet. Ja. Und so, also die Geburt der Demokratie aus einer Manipulation. Aha. Also sie ist ja eine Kopfgeburt selber, die Athene. Ja, nicht? Ja. Sie entsteht im Kopf des obersten Gottes, ja, wird in dessen Oberschenkel hochgepäppelt, wie in einem Mutterleib, ist jetzt die städtische Vernunft. Ja. Ja. Sagst du das jetzt negativ, kritisch, skeptisch? Du, weder noch. Weder noch, sondern einverständig. Ja. Willst du erst mal sehen, was rauskommt. Ja. Was kommt für dich raus? Jünger wäre ja misstrauisch gegenüber der Demokratie, dieser Demokratie, die so entsteht. Naja, das ist das Wesentliche an der Demokratie oder an diesem System ist ja, abgesehen davon, dass es immer eine Oligarchie war bisher. Und gut, das ist eine nicht-tatarische Oligarchie. Ja. Aber das Wesentliche ist ja, dass diese Demokratie genannte Struktur alles, jeden Widerstand verarbeiten kann und eigentlich alles essen kann. Sie kann alles essen. Und jede Opposition stärkt sie. Und dadurch gibt es vielleicht auch eine Chance, dass Utopien können nur entstehen in Demokratien. Also Gegenentwürfe zur Demokratie können auch nur in der Demokratie wirklich entstehen. Und man braucht diesen Steinschlag von Schuldgefühlen, ja, die dann vergessen werden. Diesen Steinschlag von Vergesslichkeiten, ja, der jetzt in der Geschichte von Pelops bis zu Iphigenie steckt. Ja. Zum Schluss wird noch der Skythenführer Thoas auch noch betrogen. Ja. Also Odysseus hat nie so viele Leute betrogen, ja, wie dieses Atridengeschlecht. Und wenn dann die Schuld ganz gehäuft wird, sodass sie gar nicht mehr abzuarbeiten geht, ja, dann hast du diesen Allesfresser. Oder kommt der anders zustande? Was meinst du mit dem Allesfresser jetzt? Das demokratische Prinzip, das alles verdaut. Das übrigens auch den Sokrates umbringt. Ja. Naja, vielleicht ist das die Kraft der Demokratie oder die Stärke der Demokratie. Ist ihre Schwäche. Also, sie ist nicht kein vulkanisches Prinzip, sie ist ein neptunisches. Das ist eher Wasser als Feuer. Und das Wasser kann alles aufnehmen. Alles aufnehmen. Und ist als Einzige, und du wirst nicht freiwillig Demokrat, sondern du wirst Demokrat, weil Unvereinbarkeiten, weil Tragödien so lange etwas zerrieben haben, bis es Sand oder Wasser geworden ist. Kann man das so sehen? Das kann man sagen, ja. Müller hat der Demokratie nie getraut, so wenig wie der Aufklärung. Nur er konnte auf die Idee kommen, eine Lessing-Figur zu erfinden, wie die in dem dramatischen Gräuelmärchen, das den merkwürdigen Titel hat, Leben Gundlings, Friedrich von Preußen, Lessings Schlaf, Traum, Schrei. Es handelt genau von dem, was der Titel ankündigt, von Gundling, dem Akademiepräsidenten unter Friedrich Wilhelm I., von Friedrich II. Und von Lessing. Leben Gundlings ist das Mittelstück seiner deutschen Geschichtstrilogie. Der erste Teil, das ist das Episodenstück Germania Tod in Berlin. Und der dritte, Germania 3, Gespenster am Toten Mann. Ein Stück, das Müller noch kurz vor seinem Tod fertigstellte, dessen Inszenierung er aber nicht mehr selber machen konnte. Es kam posthum am Berliner Ensemble heraus. Nun also Lessing. Mein Name ist Gotthold Ephraim Lessing. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe ein, zwei Dutzend Puppen mit Sägemehl gestopft, das mein Blut war, einen Traum vom Theater in Deutschland geträumt und öffentlich über Dinge nachgedacht, die mich nicht interessierten. Das ist nun vorbei. Gestern habe ich auf meiner Haut einen toten Fleck gesehen, ein Stück Wüste. Das Sterben beginnt, beziehungsweise es wird schneller. Übrigens bin ich damit einverstanden. Ein Leben ist genug. Ich habe ein neues Zeitalter nach dem anderen heraufkommen sehen, aus allen Poren Blut, Kot, Schweiß triefend, jedes. Die Geschichte reitet auf toten Gäulen ins Ziel. Ich habe die Hölle der Frauen von unten gesehen, die Frau am Strick, die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern, die Frau mit der Überdosis auf den Lippen Schnee, die Frau mit dem Kopf im Gasherd. 30 Jahre lang habe ich versucht, mit Worten mich aus dem Abgrund zu halten, brustkrank vom Staub der Archive und von der Asche, die aus den Büchern weht, gewürgt von meinem wachsenden Ekel an der Literatur, verbrannt von meiner immer heftigeren Sehnsucht nach Schweigen. Ich habe die Taubstummen um ihre Stille beneidet im Geschwätz der Akademien. Ich fange an, meinen Text zu vergessen. Ich bin ein Sieb. Immer mehr Wörter fallen hindurch. Bald werde ich keine andere Stimme mehr hören als meine Stimme, die nach vergessenen Worten fragt. Für Müller ist das 20. Jahrhundert eine Epoche des Weltbürgerkriegs, wie das Ernst Nolte einmal formuliert hat, ehe dieser Historiker sich auf die Seite der Revisionisten schlug. Alles, was Müller seit den frühen Produktionsstücken geschrieben hat, die den Optimismus der Aufbaujahre mühsam herbeizitieren wollten, vergeblich, wie man nun weiß, steht unter einem Verdikt, und das heißt Bankrott. Das Wort selbst entfällt ihm selten, weil es eines aus der kapitalistischen Warenwelt ist. Die Chiffre für diesen Bankrott heißt bei Müller Auschwitz. Für ihn kulminiert die Epoche der Ausschließungen, der Selektion in den Vernichtungslagern und im Gulag, ohne dass er je Stalin mit Hitler gleichgesetzt hätte. Über Auschwitz hat er mehrfach mit Alexander Kluge gesprochen. Daraus zitieren wir nun ein Stück. Das Problem unserer Zivilisation ist, eine Alternative zu Auschwitz zu entwickeln, und es gibt keine. Es gibt kein Argument gegen Auschwitz. Also, wenn du einmal Auschwitz nimmst als die Metapher, ja, Metapher ist ein sehr barbarisches Wort, aber als die Realität der Selektion. Und Selektion ist global, das Prinzip der Politik. Es gibt noch keine Alternative zu Auschwitz. Man kann das nur variieren, mildern, differenzieren, was immer. Ich meine einfach, dass alles, was denkbar ist, auch machbar ist. Und alles, was machbar ist, wird gemacht. Auf irgendeine Weise, irgendwann, von irgendwem. Es gibt kein Argument gegen Auschwitz, also keinen rationalen Einspruch, meint Müller. Aber es gibt etwas anderes. Davon hat er nur einmal gesprochen, als er sich mit Frank M. Radatz über Dostojewski unterhielt. Für mich war Dostojewski ein entscheidendes Erlebnis. Kurz bevor ich eingezogen wurde, 1944, habe ich Raskolnikow gelesen. Das war ungeheuerlich. Die Fragestellung lautet, was bleibt eigentlich noch, wenn die Religion wegfällt? Was gibt es da noch für Argumente, etwa gegen Auschwitz? Raskolnikow ermordet eine alte Wucherin, weil sie Geld hat und es nur rafft. Er braucht Geld, um sein Genie zu verwirklichen. Die Wucherin braucht es nicht, sie ist Ungeziefer, ein minderwertiges Wesen. Er macht sie zu Material und tötet sie zunächst mit dem besten Gewissen der Welt. Danach kommt die große russische Erfahrung, dass das vielleicht doch nicht richtig ist. Da gibt es als Antwort auf das Prinzip Auschwitz nur die Gnade, die Liebe einer Prostituierten. Das hat ein Element von Kitsch und Christentum, aber es gibt bisher auf Auschwitz keine andere Antwort als die Gnade. Dostojewski hat die Frage gestellt, was passiert, wenn man einen Käfer oder eine Fliege tötet? Damit fängt etwas an, was unendlich perpetuiert werden kann. Der Impuls wird ausgelöst, weil ein Käfer etwas Fremdes ist. Alles Ungewohnte irritiert, stört. Daraus stammt in Europa der Impuls zur Vereinheitlichung. Fliegen stören nur, deswegen schlägt man sie tot. Die Leistung der Nazi-Propaganda bestand darin, die Menschen in den Stand zu versetzen, dass Juden zu vernichten und Russen zu töten dasselbe sei wie Schweineschlachten. Kafka setzt Dostojewski in einem anderen Kontext fort. Kafka war als deutsch sprechender Jude in Prag von vornherein ausgegrenzt. Seine Hauptarbeit bestand darin, sich selbst zu selektieren. Er hat sich durch sein Schreiben zum KZ-Häftling gemacht, daher sein Realismus. Mielkes letzter Satz vor der Volkskammer lautete: Ich liebe euch doch alle. Kafka schreibt in das Urteil: Liebe Eltern, ich hatte euch doch lieb. Das ist der letzte Satz des Verurteilten, bevor er von der Brücke springt. Mielke kannte Kafka sicherlich nicht, aber Kafka kannte Mielke. Müllers Geschichtsdeutung ist radikal und radikal pessimistisch. Eine Philosophie möchte man sie nicht nennen, obwohl sie Ahnen hat. Nietzsche zum Beispiel, der ihm nach den Griechen am besten erklärt hat, was Tragik ist. Der Müller auch anzog, weil er sich wehrt gegen den zentralen Begriff des Christentums, eben den der Gnade, der doch ein nur benannter und nie ausgetragener Widerspruch für das Einzige hält, was Auschwitz entgegensteht. Außerdem haben ihn besonders in seinen letzten Lebensjahren noch ein paar andere Denker interessiert, Foucault und Félix Guattari etwa, lauter Gegengifte gegen Karl Marx, den Übervater nicht des Dichters, aber des denkenden Wesens Müller. In Germania Tod in Berlin gibt es eine Szenenanweisung, die die Grausamkeit der Epoche zusammenfasst. Müller hat den Text bei öffentlichen Lesungen manchmal vorgelesen. Nachtstück. Auf der Bühne steht ein Mensch. Er ist überlebensgroß, vielleicht eine Puppe. Er ist mit Plakaten bekleidet. Sein Gesicht ist ohne Mund. Er betrachtet seine Hände, bewegt die Arme, probiert seine Beine aus. Ein Fahrrad, von dem Lenkstange oder Pedale oder beides oder Lenkstange, Pedale und Sattel entfernt worden sind, fährt von rechts nach links schnell über die Bühne. Der Mensch, der vielleicht eine Puppe ist, läuft hinter dem Fahrrad her. Eine Schwelle fährt aus dem Bühnenboden. Er stolpert darüber und fällt. Auf dem Bauch liegend sieht er das Fahrrad verschwinden. Die Schwelle verschwindet von ihm ungesehen. Wenn er aufsteht und sich nach der Ursache für seinen Sturz umsieht, ist der Bühnenboden wieder glatt. Sein Verdacht fällt auf seine Beine. Er versucht, sie sich im Sitzen auszureißen, in der Rückenlage, aus dem Stand. Die Ferse am Gesäß, den Fuß mit beiden Händen packend, reißt er sich das linke Bein aus, dabei aufs Gesicht gefallen, in der Bauchlage das rechte. Er liegt noch auf dem Bauch, wenn das Fahrrad von links nach rechts langsam an ihm vorbei über die Bühne fährt. Er bemerkt es zu spät und kann es kriechend nicht einholen. Sich aufrichtend und seinen schwankenden Rumpf mit den Händen abstützend, macht er die Entdeckung, dass er seine Arme zur Fortbewegung gebrauchen kann, wenn er den Rumpf in Schwung bringt, nach vorn wirft, mit den Händen nachgreift und so weiter. Er übt die neue Gangart. Er wartet auf das Fahrrad, erst am rechten, dann am linken Portal. Das Fahrrad kommt nicht. Der Mensch, der vielleicht eine Puppe ist, reißt sich den rechten mit der linken und den linken mit der rechten Hand gleichzeitig beide Arme aus. Hinter ihm fährt bis in Kopfhöhe die Schwelle aus dem Bühnenboden, diesmal damit er nicht fällt. Vom Schnürboden kommt das Fahrrad und bleibt vor ihm stehen. An die kopfhohe Schwelle gelehnt, betrachtet der Mensch, der vielleicht eine Puppe ist, seine Beine und Arme, die weit verstreut auf der Bühne herumliegen, und das Fahrrad, das er nicht mehr gebrauchen kann. Er weint mit jedem Auge eine Träne. Zwei Beckettstachel in Augenhöhe werden von rechts und links hereingefahren. Sie halten am Gesicht des Menschen, der vielleicht eine Puppe ist. Er braucht nur den Kopf zu wenden, einmal nach rechts, einmal nach links. Den Rest besorgt der Stachel. Die Stachel werden hinausgefahren, jeder ein Auge auf der Spitze. Aus den leeren Augenhöhlen des Menschen, der vielleicht eine Puppe ist, kriechen Läuse und verbreiten sich schwarz über sein Gesicht. Er schreit. Der Mund entsteht mit dem Schrei. Diese Schauerszene, die auf der Bühne kaum mehr darstellbar ist, nimmt noch einmal das Ödipus-Motiv der Blendung auf, aber als Farce. Denn so wie Müller diese Szene beschreibt, hat sie auch mit den Bewegungen der frühen Grotesk-Komiker der Filmgeschichte zu tun, Buster Keaton etwa, und mit Kafka. Freilich, Germania Tod in Berlin endet nicht mit diesem Nachtstück, sondern mit einer Apotheose. Der Klassenkämpfer Hilse halluziniert auf der Krebsstation, erhält eine junge Hure für Rosa Luxemburg, entschläft mit dem Traum von der siegreichen roten Fahne. Auch dies ist eine groteske Szene, sentimental und voll von einem schaurigen Gelächter. Hilse, das Wasser hat dich nicht behalten, Rosa. Und wenn sie aus uns allen Seife machen, dein Blut wäscht ihnen keine Seife ab. War's kalt im Schauhaus, weißt du auch, Genossin, dass ich dich aus der Nähe erst gesehen hab, ich meine so wie jetzt im Januar, als deine Augen blind waren, auf der Bahre, wir gingen dran vorbei, 12 Stunden lang, dann hinter euren Särgen durch Berlin und kein Wort und jeder Himmel war aus Blei. Jetzt siehst du jünger aus. Verschmitzt? Ich weiß, warum. Erkennst du mich? Ich bin der ewige Maurer. Die Pyramiden in Ägypten, eine Festung gegen die Zeit, sind meine Handschrift. Rom habe ich auch gebaut. Auf 7 Bergen, nach jedem Brand neu und nach jedem Krieg neu. Das Kapitol zum Beispiel und die Säule, an der sich Cäsar ausgeblutet hat, die 23 Messer in den Rippen. Und dann die Wolkenkratzer in New York, und immer war es für die Kapitalisten 10.000 Jahre lang. Aber in Moskau war ich zum ersten Mal mein eigener Chef, die Metro. Hast du sie gesehen? Und jetzt habe ich die Kapitalisten eingemauert. Ein Stein, ein Kalk. Wenn du noch Augen hättest, könntest du durch meine Hände scheinen sehen die roten Fahnen über Rhein und Ruhr. Junger Maurer, du musst etwas sagen, irgendwas, der stirbt jetzt. Mädchen, ich kann sie ohne Augen sehen. Der junge Maurer souffliert. Mädchen, Genosse, die roten Fahnen, der junge Maurer souffliert, über Rhein und Ruhr. Der sterbende Maurer lächelt. Hilse, ist es euch zu still draußen in Friedrichsfelde? Mädchen, nein, manchmal hören wir die Kinder spielen, sie spielen Maurer und Kapitalist. Hilse lacht. Und keiner will der Kapitalist sein. Mädchen, ja. Der Herzton hat aufgehört. Stille. Die kommunistische Verheißung, der Fiebertraum eines Sterbenden. Germania Tod in Berlin wurde zwischen 1951 und 1974 geschrieben. In dieser Schlussszene hat sich Müller selbst noch einmal gut zugeredet. Das konnte er 20 Jahre später nicht mehr. In Germania 3, Gespenster am toten Mann, tauchen die Protagonisten selbst auf, Stalin und Hitler. Wo gewöhnliche Sterbliche auftauchen, sind sie entweder Wiedergänger aus der Schlacht und dem ersten Germania-Stück oder eher alberne Theaterfiguren aus dem Dunstkreis des Berliner Ensembles. Der russische Despot erwartet den Vormarsch der Deutschen, er hört schon den Geschützdonner von Moskau und resoniert in Versen wie eine Shakespeare-Figur. Zu Hitler? Hitler. Mein Freund! Von gestern. Bruder, Hitler! Verbrennst du meine Dörfer? Das ist gut. Weil sie dich hassen, werden sie mich lieben. Deine Blutspur wäscht meinen Namen weiß. Deine Zeit lang und länger nicht als meine. Sieg weiter! Jag deine Panzer in den Schnee, der sie begraben wird, wenn seine Zeit kommt. Mein Rücken heißt Asien. Meine Wölfe warten. Das haben sie gelernt in meinen Lagern. Dein Krieg ist ihre Hoffnung auf den Weg nach Deutschland in deiner Panzerspur. Du hast die Schleusen aufgesprengt. Jetzt kommt die Flut. Sie wird zusammenschlagen über dir zuerst. Der letzte Sieger ist der Tod. Im Rattenkäfig wirst du Moskau sehen, in dein und meine Toten auferstehen. Hitler, die Spottgeburt aus Dreck und Feuer, redet Prosa, kitschige Prosa zudem. Müller sieht das Groteske der Figur, aber er nimmt Hitlers finstere Weltveränderungskosmologie doch ernst. Der Untermensch hat sich als der Stärkere erwiesen. Der Mensch mag zugrunde gehen, ich bin, wie Sie wissen, der Übermensch. Ich habe das Meinige getan, die Menschheit auszurotten, die den Planeten überschwemmt. Nach mir werden andere kommen, die meine Arbeit fortsetzen. Ich werde diese Welt verlassen, weil sie für mich zu klein geworden ist. Zusammen mit Fräulein Eva Braun, die ich vor einer Stunde geheiratet habe. Hier ist der standesamtliche Beleg, unterzeichnet von Herrn Richard Wagner. Bitte prüfen Sie seine Unterschrift, damit Himmel und Hölle uns nicht trennen können. Denn Ihre Hände sind rein und meine Hände sind blutig, wie die Hände aller großen Männer der Geschichte blutig sind. Alexander, Cäsar, Friedrich der Große, Napoleon. Leise. Stalin. In den Dimensionen der Geschichte ist das Blut ein besserer Treibstoff als Benzin. Es führt in die Ewigkeit. Und die Treue ist das Mark der Ehre. Ich gehe zurück zu den Toten, die mich geboren haben. Jesus Christus war ein Menschensohn. Ich bin der Sohn der Toten. Ich habe meinen Astrologen erschießen lassen, Herrn Friedrich Nietzsche, damit er mir vorangeht in das Reich der Toten, das die einzige Wirklichkeit ist und dessen Statthalter auf Erden ich gewesen bin. Die Enkel werden mich verstehen. Leben wird mein Programm. Gegen das verlogene Geschwätz der Pfaffen. Liebet eure Feinde. Das ehrliche Gebot meines deutschen Katechismus vernichtet sie, wo ihr sie trefft. gegen die Lebenslüge des Kommunismus, keiner oder alle, die einfache und volkstümliche Wahrheit, für alle reicht es nicht. Ich habe Europa zu meinem Scheiterhaufen erwählt. Seine Flamme wird mich von meinen staatsmännischen Pflichten entbinden. Ich sterbe als Privatmann. Pause. Aber der Rauch der brennenden Städte wird meinen Ruhm um die Erde tragen und die Asche der Krematorien wird den Himmel verdunkeln als mein Denkmal, das der Wind zu den Sternen trägt nach mir. Denn ewig lebt des Toten Tatenruhm, wie schon die Edda sagt, das heilige Buch, die Bibel des Nordens. Es lebe der deutsche Schäferhund! Er schießt seine Hündin. Thank you. der Stückeschreiber als Historiker. Das kann nur in der Farce enden. Stalins Verse und Hitlers Prosa, beides angeschrieben gegen den Tod, auch gegen den eigenen. Theatertod, leeres Theater. Auf der Bühne stirbt ein Spieler nach den Regeln seiner Kunst. Den Dolch im Nacken, ausgerast die Brunst. Ein letztes Solo, das um Beifall wirbt und keine Hand. In einer Loge leer, wie das Theater, ein vergessenes Kleid. Die Seide flüstert, was der Spieler schreit. Die Seide färbt sich rot, das Kleid wird schwer. Vom Blut des Spielers, das langsam entweicht. Im Glanz der Lüster, der die Szene bleicht, trinkt das vergessene Kleid die Adern leer, dem Sterbenden, der nur sich selbst noch gleicht. Nicht Lust noch Schrecken der Verwandlung mehr, sein Blut ein Farbfleck ohne Wiederkehr. Und lernen solltest, ob dein Beruf, den du ausübst, ja, mehr ein Land- und Zeitvermesser ist oder ein Prophet. Was würdest du sagen? Ich würde natürlich aus Eitelkeit sofort sagen, ein Prophet, das wäre aber ganz falsch. Ich würde, wenn ich ehrlich bin, sagen, ich bin ein Landvermesser. Der Kranke, dem nach seiner Krebsoperation nicht einmal mehr 2 Jahre geblieben sind, hat als Leiter des Berliner Ensembles noch ausprobieren wollen, wie haltbar seine Stücke wären, die immer zu spät gespielten, als die Zeit schon über sie hinweggegangen war. Eine neue aber lässt auf sich warten. Er wollte sie nach und nach alle auf den Prüfstand der Bühne stellen, sie auch selbst inszenieren. Womöglich war ja auf dem Theater etwas zu realisieren, was in der Wirklichkeit nicht mehr ging, in der neuen nach 1989, so wie Müller sie sah, schon gar nicht. Er wäre ein unzeitgemäßer geblieben. Man kann natürlich sagen, dass das Grundelement von Theater und also auch von Drama ist Verwandlung. Das, was die letzte Verwandlung ist, der Tod. Also das Einzige, worauf man ein Publikum einigen kann, worin ein Publikum einig sein kann, ist die Todesangst. Die haben alle. Das ist der einigende Faktor. Und das kann man bei allen ansprechen. Sonst gibt es ganz verschiedene Interessen, ganz verschiedene Bedürfnisse, Wünsche, Ideen und so. Aber das ist das einzige Gemeinsame. Und auf diesem einzigen Gemeinsamen beruht die Wirkung von Theater. Insofern hat Theater immer zu tun mit einem symbolischen Tod. Und dann ist die Grenzfrage immer. Ich habe das auch mal aufgeschrieben. Das ist aber das Problem von Theater. Mauser zum Beispiel, wo ein Mann hingerichtet wird. Das ist mal gespielt worden in Argentinien, in einem Zuchthaus von zum Tode verurteilten Mördern. Das sind nur Mörder in diesem Gefängnis. Und die haben Mauser gespielt. Ich habe davon leider nur gehört. Das war so, dahin zu fahren, habe es zu spät erfahren noch. Und das muss eine ungeheure Veranstaltung gewesen sein, weil da natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Tod ist bei Leuten, die zum Tode verurteilt sind und nur darauf warten, wann es soweit ist. Aber wenn man sich vorstellt, dass die Grenze zwischen Theater und Realität überschritten wird, dadurch, dass ein Mann, der zum Tode verurteilt ist, in einem Theaterstück getötet wird. Das ist das, was das ist ein dramatischer Wert und ein Ausstellungswert hinzu. Ja, ja, ja, der ganz eigenartig ist. Ja, das ja. Ist jetzt also mehr als Zirkus. Das ist im Grunde eine, also wie die Unbekannte aus der Szene. Ja, ja, nicht? Also das ist einfach jetzt erschütternd, ja. weil authentisch. Mhm. Mhm. Das ist noch was ganz anderes. Ja. Das ist wie ein Leichenschauer. Mhm. Mhm. Das ist Wissen. Ja. Und ich fürchte, dass das... In der Zeit von Shakespeare war die große Konkurrenz für Theater waren diese Bärenkämpfe, die Bärenhatz und die Irrenanstalten, die öffentlich waren. Deswegen gibt es so viele Wahnsinnsszenen in den Stücken der Zeit, weil die mussten sich behaupten gegen diese Attraktion im Theater. Und die Verlängerung von Theater ist natürlich das, also die Gladiatorenspiele. Wir wissen doch alle, dass zwei Drittel oder drei Viertel der Menschen ihr Leben lang unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten und existieren müssen und dass überhaupt keine Chance besteht, dass sie je zur Menschheit gehören werden. Das ist seit Jahrtausenden so und das ist auch das Thema aller Ideologien und Fundamentalismen. Wie erklärt man denen in der Tiefe, dass sie das aushalten müssen, ohne die anderen, die oben leben, in die Tiefe zu ziehen? Es ist das, was Walter Benjamin den theologischen Glutkern des Marxismus nennt, die Erlösung aus dem Leben in der Tiefe. Vielleicht wird es immer uneingelöst bleiben, aber daraus stammt die Energie aller gesellschaftlichen Bewegungen. Diesen Glutkern selbst zu finden, darauf hat Müller nicht mehr gehofft. Nicht einmal die Delegierung des Auftrags an die Dritte Welt erschien ihm noch als Möglichkeit. Da blieb nur noch das Theaterspielen, der Rückzug auf die Subjektivität und die Flucht in die Selbstkritik. Fernsehen. 1. Geografie. Gegenüber der Halle des Volkes, das Denkmal der toten Indianer. Auf dem Platz des himmlischen Friedens, die Panzerspur. 2. Daily News nach Brecht. 1989. Die ausgerissenen Fingernägel des Janosch Kadar, der die Panzer gegen sein Volk rief, als es anfing, seine Genossen Folterer an den Füßen aufzuhängen. Sein Sterben als der verratene Imre Nagy ausgegraben wurde oder der Rest von ihm. Bones and Shoes, das Fernsehen war dabei. Verscharrt mit dem Gesicht zur Erde, 1956. Wir, die den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, wie viel Erde werden wir fressen müssen mit dem Blutgeschmack unserer Opfer auf dem Weg in die bessere Zukunft oder in keine, wenn wir sie ausspeien. Selbstkritik. Meine Herausgeber wühlen in alten Texten. Manchmal, wenn ich sie lese, überläuft es mich kalt. Das habe ich geschrieben im Besitz der Wahrheit. 60 Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod. Auf dem Bildschirm sehe ich meine Landsleute mit Händen und Füßen abstimmen gegen die Wahrheit, die vor 40 Jahren mein Besitz war. Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend? Mommsens Block, Heiner Müllers letztes großes Gedicht, handelt von einem doppelten Block, dem auf dem Mommsens Denkmal stand und dem, den der Historiker als Schreibblock hatte, den Abschlussband seiner römischen Geschichte konnte und wollte er nicht mehr schreiben. Müller redet mit dem Geschichtsschreiber und mit sich selbst. Das Gedicht, ein Lebensresümee, endet so. Hier laute, wer wollte das aufschreiben mit Leidenschaft? Hass lohnt nicht, Verachtung läuft leer. Verstand ich zum ersten Mal Ihre Schreibhemmung, Genosse Professor, vor der römischen Kaiserzeit, der bekanntlich Glücklichen unter Nero, wissend, der ungeschriebene Text ist eine Wunde, aus der das Blut geht, das kein Nachruhm stillt. Und die klaffende Lücke in ihrem Geschichtswerk war ein Schmerz in meinem wie lange noch atmenden Körper. D. Die Schlacht hat uns nicht umgebracht, aber bei ruhiger Luft im stillen Zimmer bringen wir uns selber um. Der glücklose Engel. Hinter ihm schwemmt Vergangenheit an, schüttet Geröll auf Flügel und Schultern, mit Lärm wie von begrabenen Trommeln, während vor ihm sich die Zukunft staut, seine Augen eindrückt, die Augäpfel sprengt wie ein Stern, das Wort umdreht zum tönenden Knebel, ihn wirkt mit seinem Atem. Eine Zeit lang sieht man noch seinen Flügel schlagen, hört in das Rauschen die Steinschläge vor, über, hinter ihm niedergehen, lauter, je heftiger die vergebliche Bewegung, vereinzelt, wenn sie langsamer wird. Dann schließt sich über ihm der Augenblick. Auf dem schnell verschütteten Stehplatz kommt der glücklose Engel zur Ruhe, wartend auf Geschichte, in der Versteinerung von Flug, Blick, Atem. Bis das erneute Rauschen mächtiger Flügelschläge sich in Wellen durch den Stein fortpflanzt und seinen Flug anzeigt. Heiner Müller, ein deutscher Dichter. Geboren am 9. Januar 1929 in Eppendorf, Sachsen. Gestorben am 30. Dezember 1995 in Berlin, knapp nach dem Rentenalter.